Lazarus Nummer 7. Ein Kriminalhörspiel in drei Teilen von Carl Richard Schon, nach dem Roman von Richard Sale, in der Regie von Hermann Pfeiffer. Sie hören heute den dritten und letzten Teil. Mein Name ist Mason. Steve Mason. Ich bin weder Polizist noch Privatdetektiv, noch gehöre ich dem FBI an. Ich bin Arzt. Und ich befand mich vom Fernen Osten, wo ich 3 Jahre gearbeitet hatte, auf der Rückreise nach New York. In Hollywood machte ich bei Joss Henry, einem alten College-Freund, der Drehbuchautor der Mutual Filmgesellschaft war, ein paar Tage Station. Eigentlich hatte ich ausspannen wollen, aber daraus wurde nichts. Denn in rascher Folge ereigneten sich 3 Verbrechen. Erstens der Mord an der jungen Schauspielerin Marion Ames, von der Mr. Daniel Webster, Inspektor der Kriminalpolizei von Los Angeles, vermutete, sie wäre eine Erpresserin gewesen. Zweitens der Mord an Shuttle Smith, Leibwächter von Al Roach, dem Starproduzenten und Regisseur der Mutual, der zuvor alles getan hatte, um die Ermordung der Schauspielerin zu vertuschen und mit Hilfe von $100,000 den Staatsanwalt bewegen konnte, den Fall als Selbstmord zu den Akten zu nehmen. Und drittens wurde auf Joss Henry, meinen Freund, im Brown Derby an der Vine Street ein Giftanschlag ausgeführt, den Joss mit knapper Not überstand. Alle 3 Verbrechen standen in Zusammenhang miteinander, wenn auch Mr. Webster behauptete, dass Shuttle Smith aus Versehen umgebracht worden sei, weil man es eigentlich auf mich abgesehen hatte. Warum man mich, einem Fremden, der in Hollywood nur einen kurzen Zwischenaufenthalt einlegte, beseitigen wollte, darauf wusste Mr. Webster freilich keine Antwort. Immerhin aber schien er recht zu haben, denn noch am Abend des Tages, an dem Shuttle Smith starb, wurden 4 Schüsse auf mich abgefeuert, und zwar durchs Fenster der Bibliothek im Hause Joss Henrys, wo ich wohnte. Eine wichtige Rolle in der mysteriösen Geschichte spielte ein Brief, den Marion Ames bei ihrem Rechtsanwalt hinterlassen hatte, mit der Auflage, ihn, falls ihr etwas zustoßen sollte, an Joss abzuschicken. Das war auch geschehen, aber Joss war nicht zu bewegen, seinen Inhalt preiszugeben, obgleich Mr. Webster wohl richtig vermutete, dass darin der Name des Mörders der Schauspielerin gestanden hätte. Joss gab lediglich zu, dass dieser Brief eine für ihn sehr wertvolle Information enthielt, und richtig, kurz nachdem er ihn erhalten hatte, wurde sein wöchentliches Gehalt von 1500 auf $2000 erhöht. Er konnte sich der Gehaltsaufbesserung jedoch nicht lange erfreuen, denn am Abend des Tages, als er nach der glücklich überstandenen Ziankali-Vergiftung in sein Haus zurückgekehrt war, wurde abermals, wie 2 Tage zuvor auf mich, vom Gästehaus in Joss Garden geschossen. Verdammt nochmal! Schritt weiter. Wer ist da? Sie sind's, Mason. Webster? Was denn passiert? Der gleiche Überfall wie vorgestern. Allerhand Frechheit, es nochmal zu probieren. Sind Sie verletzt? Nein, nein, ich bin okay. Ich hörte Revolverschüsse. Haben Sie auch geschossen? Ja, aber leider nicht getroffen. Der Kerl ist zur hinteren Einfahrt gerannt, wo ein Wagen auf ihn gewartet haben muss. Aber bei der Finsternis konnte ich so gut wie nichts sehen. Kommen Sie ins Haus. Sie werden wieder den Glaser bestellen müssen, Mason. Mein Gott, Joss! Was? Ich war in der Bibliothek, aber diesmal galt es nicht mir. Ja, ich dachte, Joss wäre noch im Krankenhaus. Nein, nein, er liegt drinnen in seinem Schlafzimmer. Ja, dann lassen Sie uns nachsehen. Tja, buchstäblich im Handumdrehen. Wie ein Gras, das bald welk wird. So steht es doch in der Bibel, nicht wahr? Mein Gott, der arme Joss. Denken Sie daran, dass Sie Arzt sind und dass wir hier eine Leiche gefunden haben, nicht Ihren Freund. Er ist tot. Man braucht keinen Arzt, um das festzustellen. Wir müssen die Polizei benachrichtigen. Die Polizei bin ich. Wir werden die Läden schließen. Tja, aber ich... Joss ruht sich hier aus, verstanden? Er muss seine Ruhe haben. Aber er ist tot. Weiß vielleicht jemand etwas davon? Nur Sie und ich und sein Mörder. Das ist wichtig. Ich verstehe Sie nicht, Webster. Gebrauchen Sie doch Ihren Verstand, Mason. Der Mörder weiß nicht sicher, ob er Joss tödlich getroffen hat. Er wird es zu erfahren suchen. Etwa morgen Abend bei Glorias Party. Passen Sie auf, wer sich an Sie heranmacht und an dem Thema kleben bleibt. Vielleicht ruft auch unter irgendeinem Vorwand an oder kommt persönlich raus. Decken wir ihn zu und dann verschließen wir dieses Zimmer. Was schnüffelst du hier herum? Da hören Krach und wollten sehen. Du hast den strikten Befehl, das Schlafzimmer deines Herrn nicht zu betreten, verstanden? Und außerdem verlässt du das Haus nur, wenn ich es dir erlaube. Ja, Mister. Sag einmal, wo hast du eigentlich gesteckt, als es krachte? Da war schon gegangen zu Bett und schlafen und dann... In Ordnung. Geh wieder auf dein Zimmer. Gute Nacht. Gute Nacht, Aida. Gute Nacht, Sir. Waren Sie heute in Quantapec, wie Sie vorhatten? Ja. Auf dem Rückweg von der Leprosenanstalt fuhr Max Legro in seinem gelben Ford hinter mir her. Warum meinen Sie, dass es Legro war? Emily Wheaton hat ebenfalls einen gelben Ford. Emily? Sie ist die Einzige, die an dieser Schweinerei nicht beteiligt ist. Ach, und warum nicht? Warum wollen Sie gerade ihr vertrauen? Weil Sie in sie verliebt sind, bedeutet noch lange nicht, dass... Warum sollte sie Marion Ames ermordet haben und dann in ihrem Wagen liegen gelassen haben? Was weiß ich? Jedenfalls ist sie bereitwillig auf El Roches famosen Plan eingegangen, den Fall zu vertuschen. Ja, sie hat ihnen ja später alles gebeichtet. Ja, als es schlecht für sie aussah. Freilich kann sie auch völlig unschuldig sein, denn das Ärgerliche ist, dass eigentlich jeder Mann als Täter in Frage kommen könnte. Sie eingeschlossen, Doktor. Ja, ja, ich habe die Ames umgebracht, nur so zum Spaß, ohne jedes Motiv. Ach, hören Sie doch auf mit Motiven. Die finden sich immer, man muss nur gründlich danach suchen. Ich verstehe nur eines nicht. Eines? Warum wurde vorgestern durchs Fenster auf mich und heute auf Joss geschossen? Warum wollte man damals mich und jetzt ihn erledigen? Weil es damals noch so aussah, als ob Mr. Henry an dem Zyankali sterben würde. Also brauchte sich der Mörder nur, um Sie zu kümmern. Und jetzt ist Joss tot? Also wird es sich nun wieder auf mich konzentrieren? Das ist zu befürchten, Doktor. Na, ich werde jetzt wieder gehen. Halten Sie auf Gloria Jarrett's Party morgen Abend die Augen auf. Wir sehen uns bestimmt bald wieder. Ich werde da sein, wenn Sie es am wenigsten erwarten. Gute Nacht, Mason. Ich muss gestehen, dass ich mich in dieser Nacht in dem einsamen Haus ziemlich elend fühlte, während unten Joss tot in seinem Zimmer lag. Ich schlief nur wenig und erwartete sehnsüchtig den Sonnenaufgang. Als ich am Morgen zum Frühstück hinunterkam, blickte mich der Filipino an wie einen Geist. Es war offensichtlich, dass er sich fürchtete. Alter, Alter Angst haben. Alter nicht gerne leben im Haus mit totem Mann. Du weißt also, was passiert ist? Ja. Wie lange tot der Chef bleiben im Haus? Das wird sich finden. Wenn jemand kommt oder anruft, dann musst du sagen, dass Mr. Henry schläft und nicht gestört werden darf. Verstanden? Ja. Ja. Sie, neuer Chef? Ja. Ich, neuer Chef. Neuer Chef, gut. Hallo? Guten Morgen, Doktor. Geben Sie mir mal Joss einen Apparat. Ja, er schläft noch. So. Und wie steht's mit dem Drehbuch? Er sollte doch den Schluss ändern. Ich werde ihn daran erinnern. Also sagen Sie ihm, dass ich es bis Mittag haben muss. Sonst behalte ich seine 2000 für diese Woche ein. Ja, ich glaube, das ist die beste Methode, ihn auf Trab zu bringen. Wie geht's Ihnen, Doktor? Mir geht es gut. Naja. Also vergessen Sie nicht, ich brauche das Buch. Wiederhören. Wiederhören. Ich ging in Joss' Arbeitszimmer und suchte nach dem Drehbuch. Ich fand es bald und sah, dass an einigen Stellen des Manuskripts Änderungsvorschläge vermerkt waren, deren Primitivität mich in Erstaunen versetzte. Nach dem Frühstück las ich das Buch durch und machte mich dann ohne Gewissensbisse daran, die Schlussszene, die 6 Schreibmaschinenseiten lang war, umzuschreiben. Ja? Also was ist, Doktor? Kann ich Josh sprechen oder schläft er noch immer? Es ist alles in Ordnung, Al. Das Drehbuch ist fertig. Josh hat es auf den Schreibtisch gelegt und es ist ein Zettel für mich dabei. Ah. Lieber Steve, das ist das Drehbuch zum Goldenen Mädel. Sag Al, der Laus aller Läuse, dass ich all seine Wünsche befolgt habe und wenn es ihm noch immer nicht passt, dann soll er mich... Naja, das kann ich am Telefon nicht wiedergeben. Der gute alte Josh. Also er muss mich doch immer auf den Arm nehmen. Hören Sie, Doktor, können Sie mir nicht das Buch bringen? Kommen Sie zum Mittag und essen Sie mit mir. Gut. Also, bis nachher. Als ich um 12:30 im Begriff stand, das Haus zu verlassen, läutete das Telefon wieder. Bevor ich den Hörer abnahm, hatte ich ein merkwürdiges Gefühl, so als ob sich die Geier um das Aas versammelten. Webster hatte ja gesagt, passen Sie auf, wer sich an Sie heranmacht und an dem Thema kleben bleibt, sich also nach Joss erkundigte. Al Rochs Frage nach dem Drehbuch konnte ein Vorwand gewesen sein, aber ich musste mir freilich eingestehen, dass er Joss nur kurz erwähnt hatte. Hallo? Hallo, hier spricht Lecro. Wie geht es Joss, Doktor? Hören Sie, Lecro, er ist... befindet sich recht wohl, denke ich. Ach, das freut mich zu hören. Übrigens, ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen, Mason. Ich habe Ihnen über den Streich gespielt. Tja, ich weiß. Sie sind mir gestern nach Quantapec nachgefahren und haben mich auch auf dem Rückweg nicht aus den Augen gelassen, stimmt's? Ich möchte jetzt nicht darüber sprechen. Also geht's Charles gut? Den Umständen entsprechend, ja. Das freut mich wirklich. Wir sehen uns heute Abend bei Gloria. Wiederhören. Einen Moment noch, Lecco. Ja, bitte. Mason? Nein, nein, es ist nichts. Also, bis heute Abend. Sie sprechen so merkwürdig. Ist irgendetwas? Hallo? Mason? Es war einfach absurd. Einen Moment lang hatte ich wirklich mit dem Gedanken gespielt, ihn, der mit Lazarus Nummer 1 bis 6 experimentiert hatte, um seine Hilfe zu bitten. Drinnen lag Joss mit seinem kleinen Loch in der Stirn. Er wartete nur auf seine Auferstehung, um endlich den Namen des Menschen zu nennen, der ihn auf dem Gewissen hatte. Konnte Joss nicht Lazarus Nummer 7 werden? Wenn Lecro kam und sein Glück versuchte? Es war eine furchtbare und zugleich faszinierende Idee. Ich begriff aber zur rechten Zeit auch, dass sie ein Hirngespinst war. Und so legte ich den Telefonhörer auf, ging hinaus und fuhr in Joss Cadillac nach Studio City. Hallo, Doktor. Spazieren Sie herein und ruhen Sie Ihre Knochen aus. Hallo, Emily. Hallo, Steve. Also keine Schmuserei, ja, wenn ich bitten darf. Im Büro mag ich das nicht. Das ist nicht gut für die Moral. Also verflüchten Sie sich, Emily. Ich brauche Sie jetzt nicht. Okay, Al. Ach, ich wollte nur noch fragen, für wessen Moral ist es eigentlich nicht gut, wenn ich Mr. Mason erlaube, mir im Büro einen Kuss auf die Stirn zu geben? Etwa für Ihre? Da haben Sie es, Doktor. Emily ist die Einzige, die es wagt, mir manchmal über den Mund zu fahren. Aber mir gefällt's. Es ist ja zum Sterben langweilig, immer nur Ja, Ja zu hören und dieses verdammte Lächeln zu sehen, als ob Sie alle in einem Wort nur Tschüss sagten. Haben Sie das Drehbuch? Ja, hier ist es. Danke. Setzen Sie sich doch, Doktor. Danke. Nee, dorthin. Es ist der beste Stuhl in den Vereinigten Staaten. Habe ich Sie schon gefragt, wie es Joss geht? Es geht ihm gut. Fein. Ist etwas mit dem Drehbuch nicht in Ordnung? Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, als ob Joss das nicht geschrieben hätte. Waren Sie es, Doktor? Wieso ich? Also ich möchte wetten, dass Joss das nicht geschrieben hat. Warum? Tja, es ist einfach zu gut für Joss. In New York war einmal eine große Hoffnung. Aber er musste richtige Wut haben, wenn er gut schreiben sollte. Vielleicht ist er heute Nacht zornig genug gewesen. Gute Schriftsteller sind gute Hasser. Joss war ein Rebell. dazu geboren, gut zu schreiben. Bevor er hierher kam. Oh. Das klingt ja wie ein Nachruf, Doktor. Ja, ich glaube, er hat mit Ihnen, mit der Mutschel und mit Hollywood überhaupt abgeschlossen. Hollywood gefällt Ihnen nicht. Wie? Sie haben es erraten, Al. Aha. Und ich gefalle Ihnen auch nicht, stimmt's? Stimmt. Ich will Ihnen mal was sagen, Doc. Sie sind ein Snob. Einer von jenen verdammten intellektuellen Brüdern, für die jeder, der etwas Dialekt spricht, nur ein Stück Mist ist. Ich habe nichts gegen Hollywood. Es gibt viele Leute hier, die nicht hergehören, aber ebenso viele, gegen die nichts einzuwenden ist. Ich habe eben Pech gehabt, bin an die Falschen geraten. Vielleicht sind Sie gar nicht so witzig, Doktor, wie Sie glauben. Reden wir von was anderem. Tja. Reden wir zum Beispiel vom Aussätzigenheim in Quantapeck. Ich weiß, dass Sie dort waren. Ach, Sie haben mir also Lekro nachgeschickt. Wie kommen Sie denn darauf? Gelber Ford, Modell 58, nicht sehr geschickt gemacht. Max ist Arzt und kein Detektiv. Was haben Sie in Quantapeck gemacht? Dr. Sansen, der Leiter der Anstalt, ist ein Freund von mir. Hat ihn lange nicht mehr gesehen. Oh, ja, da gab's doch sicher viel zu erzählen, was? Ja. Sansen sagte mir zum Beispiel, dass Max Lekro eine kosmetische Kur für Leprakranke gefunden hat. Aha. Und sonst? Was? Sonst? Nichts. Gehen wir zum Essen. Emily! Zu dritt gingen wir in Levis Taverne, wo der Kellner Al Roach unter zahlreichen Verbeugungen zu einem Tisch brachte, an dem wir Platz nahmen. Nach und nach gesellten sich einige Leute von Al Roachs Stab zu uns, und die Gespräche, die sie führten, waren der vollendetste Stumpfsinn, den ich je gehört habe. Nur ein einziges Mal gelang es mir, ein vertrauliches Wort mit Emily zu wechseln. Ich werde also am Montag nach New York gehen. Hast du es dir überlegt, ob du mitkommst, Emily? Ja, wahrscheinlich komme ich mit. Ist das wahr? Ja, und dein Vater? Ach, um ihn brauchen wir uns nicht zu sorgen. Er hat einen guten Ausweg gefunden. In Glendale lebt eine nette Witwe, die er seit langem kennt. Er hat ihr freie Wohnung, Verpflegung und ein kleines Gehalt versprochen, wenn sie ihm den Haushalt führt. Sie ist einverstanden. Ja, aber das ist ja großartig. Trotzdem habe ich Angst. Nicht davor, deine Frau zu werden, sondern vor heute Abend. Du, ich bin bestimmt ein vollkommen normaler Mensch, aber ich habe so ein ungutes Gefühl. Bei dem Gedanken an Glorias Party. Wieso denn? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen, aber das Gefühl ist da. Wie geht es übrigens, Joss? Gut. Steve, irgendetwas ist nicht in Ordnung, ich sehe es dir an. Ich kann dich nicht belügen, Emily, ich muss es dir sagen. Joss ist tot. Oh Gott. Lass dir nichts anmerken. Er ist gestern erschossen worden. Bisher weiß noch niemand was davon. Aber Steve... Du musst so tun, als wüsstest du, dass er am Leben ist und bei guter Gesundheit. Warum? Ich sag's dir später. Am Abend holte ich Emily gegen 8 Uhr von zu Hause ab. Zum ersten Mal sah ich ihren Vater. Er war ein freundlicher Mann mit einem stark ausgeprägten Gesicht, wie ich es öfters an Leidenden gesehen hatte. Sein Haar war bereits völlig ergraut, aber dennoch war er kein alter Mann. Er hatte sich sein Studierzimmer mit vielen Büchern eingerichtet, die in Blindenschrift gedruckt waren. Man spürte, dass in diesem Zimmer ein solides, interessantes Leben geführt wurde und dass John Wheaton nicht der Mann war, der mit seinem Schicksal haderte. Dann fuhren wir hinaus nach Coldwater Canyon. Alle Lichter über dem Eingang von Gloria Jarretts Haus brannten und gaben der weißen Fassade ein festliches Aussehen. Als wir die Kaskade der Stufen hinaufgingen, hörte ich hinter mir eine Bewegung. Ich drehte mich um und bemerkte Glorias Schäferhund, der in der Durchfahrt kauerte und uns kalt und stumm anstierte. Ich wünschte in diesem Augenblick, Max Lekro hätte ihn für eines seiner Lazarus-Experimente benutzt. Dann traten wir ins Haus und das Spiel begann. Marion Texas and the Mariners salute the Butler Bulldogs with a swell new tune, Blues in the Night. Hallo, Emily, mein Herzblatt. Hallo, Doktor. Hallo? Ja, ich habe heute meinen besten Anzug und meine beste Erziehung angezogen. Sehe ich nicht prächtig aus? Ja, was? Sie sind reizend. Ja, aber dein Kavalier sieht auch nicht übel aus in seinem weißen Tropenanzug. Zwei Whisky. Nee, hallo, drei Whisky. Einen für den ollen Rotsch. Ja, wir sind ja alle viel zu nüchtern. Guten Abend, Dr. Mason. Hallo, Emily. Du siehst ja entzückend aus. Wie eine Braut vor dem Hochzeitsmorgen. Gut geraten, Gloria. Wir werden heiraten. Ach, und wann? So schnell wie möglich. Dann müsst ihr nach Yuma gehen. Eine hochromantische Angelegenheit. Sie können dann immer erzählen, Doktor, dass Sie mit Emily durchgebrannt sind. In meinem Alter tut man sowas nicht mehr. Ich freue mich für dich, Emily, Liebling. Danke. Entschuldige mich, ich möchte mich etwas erfrischen. Sie müssen mir den Hochzeitstermin verraten, Doktor. Kommt nicht in Frage, es wird eine stille Feier. Es liegt uns nichts daran, dass Sie eine Boeing chartern und eine Orgel einbauen, um Reklame für die Mutschel zu machen. Verdammt, das wäre eine sehr gute Idee. Also, hab ich ausgespielt, Steve? Sie haben niemals wirklich den Wunsch gehabt, mich zu heiraten. Geben Sie es zu, Gloria. Vielleicht haben Sie recht. Was ich neulich gesagt habe, dass ich Hollywood aufgeben und mit Ihnen nach New York gehen könnte, war jedenfalls nicht wahr. Ich komme nicht los, bis dass der Tod uns scheidet. Ich bin mit dieser Stadt verheiratet. Ich wusste es. Ja, Sie sind ein furchtbar gescheiter Kerl, Steve. Also hört eigentlich jemand auf die Dextra-Butter-Reklame, in der unsere liebreizende Gastgeberin auf dem Netz der NBC von Küste zu Küste zu hören ist? Oh nein! Ich glaube, es ist noch nicht so weit. Kinder, ich habe gearbeitet wie ein Ochse. Dieses verflixte Mikrofon. Ich habe immer einen blödsinnigen Bammel davor. Man kann es nicht betrügen. Und die Toningenieure schneiden bei der Aufnahme immer so seltsame Fratzen. Aber ich glaube, das Zeug ist dennoch ganz gut geworden. Und jetzt wollen wir essen. Dr. L., jagt sie alle ins Esszimmer. Wir gingen also nach nebenan und setzten uns zu Tisch. Das Essen war reichlich und sehr sorgfältig zusammengestellt. Wir brauchten ziemlich lange, um die verschiedenen Gänge zu bewältigen. Und während der ganzen Zeit beunruhigte es mich, dass niemand nach Joss Henry fragte. Mr. Websters Hoffnung, dass sich der Mörder an mich heranmachen und mich ausfragen würde, schwand dahin. Und ich war entschlossen, das Thema in Kürze selbst aufs Tapet zu bringen. Erst als das Souper zu Ende ging, fiel mir auf, dass Max Lekro nicht mit am Tisch saß. Wo mochte er stecken? Und jetzt habe ich eine Überraschung für euch, meine Freunde. Ihr werdet zum Nachtisch die größte Torte zu Gesicht bekommen, die ihr jemals gesehen habt. Ah! Die Dextro-Butter-Leute haben sie mir geschickt zur Feier des Beginns ihrer Werbesenderei. Bleibt alle sitzen, ich hole sie herein. Okay, mein Mädchen. Okay. Gloria ging hinaus und im gleichen Augenblick schaute Max Lekro zur Tür herein. Ich erhob mich und ging auf ihn zu. Hallo, Mason. Ich glaube, ich habe das Souper versäumt. Mir war nicht besonders gut und habe nebenan ein Schläfchen gemacht. Halten Sie sich an der Torte schadlos. Kommen Sie, nehmen Sie meinen Stuhl. Danke. Er setzte sich und ich ging hinüber zu Emily und nahm auf der Lehne ihres Stuhles Platz. Und dann ging plötzlich das Licht aus. Ja, was soll denn das Licht? Wer hat denn das Licht ausgemacht? Oh, lass das, du kitzelst mich ja. Wo sind die Sicherungen? Na Quatsch, ist doch gerade wichtig. Wenn ich auch nicht weiß, wer von den ehrenwerten Damen dabei ist, sich meiner Gunst zu versichern. Wo bleibt denn die Torte? Gloria! Gloria! Gloria! Gloria! Ah! Gloria brachte die Torte herein, auf der 30 Kerzen brannten, die den Raum in ein flackerndes Licht tauchten. Oh, sieht ja prächtig aus. Wunderbar. Ah! Was ist denn los? Da! Max! Max? Ja, was ist denn mit Max? In meinem Stuhl saß Max Lekro mit einem Messer in der Brust. Sein Kopf war vornüber gesunken. Das ist ja... Max! Ist er tot, Doktor? Er war nicht tot. Mit einem Sprung war ich bei ihm gewesen und fühlte seinen Puls. Der Puls war schwach, aber er war da. Und das war kaum zu begreifen, denn das Messer war ihm so geschickt in die Brust gestoßen worden, dass es unbedingt sein Herz getroffen haben musste. Ich erinnere mich noch, dass ich allerhand Anweisungen durcheinander brüllte, aber diese Erinnerung ist nur dunkel, denn ich war furchtbar erregt. Ich musste das Messer sofort entfernen, doch ich fürchtete mich davor. Ich nahm eine Serviette, mit der ich den Griff anfasste, um die Fingerabdrücke nicht zu zerstören, und dann zog ich das Messer mit einem Ruck heraus. Mir war, als blieb dabei mein Herz für eine Sekunde stehen. Ich steckte das Messer in die Tasche und stopfte eine zweite Serviette in die Wunde, um eine Verblutung zu verhindern. Dann nahm ich Legro auf meine Arme. Er war leicht wie eine Feder, so als habe sich sein Körper bereits ins Nichts aufgelöst und als trüge ich nur seine unsterbliche Seele. Emily, die als einzige einen kühlen Kopf bewahrt hatte, folgte mir hinaus. Sieh das auf Liebenhand. Ja, rasch. Hallo, Doktor, was ist geschehen? Wo kommen Sie denn her, Wester? Ich habe mit meinen Leuten das Grundstück besetzt. Jemand hat Lecker ein Messer ins Herz gestoßen. Halten Sie alle fest. Okay, Doktor. Vollgas, Emily. Wir brausten über den Beverly Boulevard. Die Straßen waren verlassen. Nur als wir in den Hollywood Boulevard einbogen, entgingen wir mit knapper Not einem Zusammenstoß. Inzwischen hatten sich zwei Polizeimotorräder an uns gehängt. Sie konnten aber keinen Boden gut machen. Als wir am Krankenhaus eintrafen, dirigierte ich Emily zur Aufnahme. Die Reifen quietschten. Der Wagen stand. Ich trug Legro ins Hospital. Ein Unfall? Ja, ist Dr. Likes im Haus? Ja. Rufen Sie ihn sofort. Und Sie, Schwester, stellen Sie die Blutgruppe fest und bereiten Sie alles vor für die Transfusion. Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie nicht berechtigt sind, hier zu operieren. Sie gehören nicht zu unserem Personal. Wollen Sie, dass wir die Hände in den Schoß legen? Verzeihen Sie, aber ich muss Sie ja mit den Vorschriften bekannt machen. Patient in Saal 2. Danke, Schwester. Wie heißen Sie, Doktor? Mason, Rockefeller Institut, New York. Dr. Leitz wird sofort unten sein. Danke. Das Messer ist zwischen der 5. und 6. Rippe eingedrungen. Und hat wahrscheinlich den linken unteren Teil des Herzens verletzt. Nicht viel Aussichten, Kollege. Wir müssen es trotzdem versuchen. Werden Sie mir assistieren? Natürlich. Also dann, mit Gottes Hilfe. Die Beschreibung einer Operation ist nur etwas für starke Nerven. Zumal, wenn der Eingriff am Herzen geschieht. Ich machte zunächst einen U-förmigen Einschnitt über der Herzgegend und hielt den Hautlappen mit einer Klammer zurück. Dann griff Dr. Likes ein. Er tupfte das Blut ab und befestigte die Klammer, während die Schwester die in warme Salzlösung getauchte Gasepackung vorbereitete, die wir gleich brauchen würden. Ich durchschnitt die 3. und 4. Rippe, sodass ich in die Brusthöhle gelangen konnte. Hautlappen und Faszien wurden festgeklemmt, die Blutgefäße abgebunden und der Herzbeutel mit den erwähnten Gasepackungen zurückgedrängt. Ich öffnete den Herzbeutel der Länge nach, beschnitt die Wundränder und klammerte sorgfältig. Dann griff ich in die Brusthöhle und packte Legros Herz mit der linken. Zwei Finger glitten unter das Herz, der Daumen lag oben und so zog ich es vorsichtig aus seiner Höhlung. Es pulsierte flackernd und erzeugte in mir ein Gefühl, das ich hoffentlich nie wieder empfinden muss. Ich sah die Wunde, die das Messer verursacht hatte, und presste mit den Fingern die Wundränder zusammen, womit ich den Blutstrom erheblich eindämmte. Mit äußerster Sorgfalt nähte ich die Wunde mit einer runden Nadel Chrom Nummer 1, rasch, aber vorsichtig. Als das getan war, ließ ich das Herz wieder in die Höhle zurückgleiten, nähte den Herzbeutel, brachte die Rippenabschnitte wieder an Ort und Stelle und nähte schließlich den Hautlappen wieder fest. Ich war völlig erledigt. Nach einer guten Stunde bei solch einer Arbeit war mein eigenes Herz nicht mehr das Beste. Schweißüberströmt stand ich neben dem Operationstisch und beobachtete, wie Dr. Likes die Transfusion übernahm. Sie schien aber irgendwie nicht zu wirken. Ich wurde unruhig. Als die Transfusion beendet war, meldete die Schwester, die den Respirationsapparat bediente: Patient, Schwäche. Puls? 1,25. Atmung? 15. Geben Sie Sauerstoff. Sie haben gute Arbeit geleistet, Kollege Mason. Mehr konnte niemand tun. Aber er wird doch im Himmelswillen nicht sterben. Der Puls ist sehr schwach. Max, alter Junge. Der Atem wird immer länger und unsicherer. Ich möchte am liebsten irgendwas kaputtschlagen. Das ist alles so sinnlos. Patient tot. Bedauerlich, Kollege Mason, aber nicht zu ändern. Ich sagte nichts. Ich starrte in Lecros gelbes Gesicht. Es bestand kein Zweifel. Er war hinüber. Lazarus war nicht auferstanden. Aber da erinnerte ich mich an Max' Erzählung, als er seinen Vater hatte sterben sehen müssen und wie er laut »Lazarus, stehe auf« gesagt hatte. »Lazarus, stehe auf. Lazarus Nummer 7, stehe auf.« Ich sagte die Worte nicht wirklich, ich dachte sie nur. Inbrünstiger aber dachte ich sie, als man Worte aussprechen kann. Und plötzlich sagte Dr. Likes, der sich über Lecro gebeugt hatte, »Ich glaube, ich spüre Herztöne. Rasch, Sauerstoff mit 10% Dioxid, künstliche Atmung 25 bis 30 Mal in der Minute. Adrenalin, halten Sie die künstliche Atmung in Gang. Sauerstoff, Sauerstoff!« »Ruhe, Kollege. Wenn er stirbt, ist es nicht Ihr Fehler.« »Doch. Ich habe ihm einen Platz am Tisch angeboten. Das Messer aus dem Dunkeln war für mich bestimmt gewesen und er hat es hinnehmen müssen.« »Ja, mein Gott, es sind nicht herbe Leben und Tod.« »Patient atmet. Der Puls ist wieder da.« »Großer Gott. Ja, vielleicht schafft es doch.« Und Max Lecro kam zurück. Er stahl sich aus dem Grab und kam zurück. Sein Puls wurde stärker, sein Atem regelmäßiger und kräftiger. Ich weiß nicht, ob es das Adrenalin war oder mein Gebet, aber in Lecros Alter ist der Schock einer Herzoperation in 99 von 100 Fällen tödlich. Wir konnten jetzt nichts mehr tun als hoffen. Lecro wurde in ein Zimmer gefahren und unter die Aufsicht einer Schwester gestellt. Jetzt erst erinnerte ich mich an Emily, die noch immer draußen wartete. Ich ließ sie hereinkommen und dann gingen wir in Lecros Zimmer und hielten selbst die Nachtwache. Um 3:30 erschien Dr. Likes und betrachtete das Diagramm. Das gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Das Adrenalin scheint nicht mehr zu wirken. Ob wir es mit Coramin versuchen? Steve, ich glaube, er ist bei Bewusstsein. Ja, er hat die Augen aufgeschlagen. Max, ich bin's, Mason. Max, hören Sie mich. Max, sagen Sie uns, wer Sie auf dem Gewissen hat. Aussatz. Ein Lepröser. Meine Unterlagen, Mason. Ein... Vorbei. Setz dich, Steve, und ruh dich aus. Du siehst ja aus wie ein Geist. Komm, wir wollen gehen. Und zwar rasch. Ich hab noch was zu erledigen. Wir verließen das Krankenhaus und stiegen in den Wagen. Diesmal fuhr ich selbst. Über den Hollywood Boulevard und Beverly Hills wandten wir uns der Küste zu. Einmal hielt ich vor einem Drugstore an, der eben öffnete, weil mir einfiel, dass ich Webster anrufen musste. Er befand sich ja noch immer draußen in Coldwater Canyon in Glorias Haus und wartete auf meine Nachricht. Auf meinen Anruf meldete er sich sofort. Sie sind alle unter Aufsicht. Inzwischen sind Sie nüchtern geworden und werden allmählich bockig. Was gibt's Neues, Mason? Lecro hat gesprochen. Sie können das durchblicken lassen. Ich bin in einer Stunde mit Emily bei Ihnen. Hat er den Namen genannt? Nein, aber er hat mir den Schlüssel geliefert. Wie geht es ihm? Er ist tot. Aber davon würde ich vorläufig nichts erwähnen. Wie Sie meinen, Mason. Dann fuhr ich mit Emily im Morgengrauen hinauf zu dem Fuchsbau in den Bergen, wo Dr. Max Lecro versucht hatte, Tote zum Leben zu erwecken und wo er selbst gelebt hatte. Meine erste Tat war ein Akt des Mitleids. Ich gab Lazarus Nummer 4 Morphium, um ihm Erlösung zu verschaffen. Emily stöberte ein paar Büchsen Hundefutter auf, mit denen sie die gesunden Tiere fütterte. Im Nordflügel des Hauses hatte Lecro sein Laboratorium eingerichtet und wir suchten nach seinen Unterlagen und Krankengeschichten. Wir brauchten nicht lange zu suchen. Emily stieß auf einen Aktenhefter mit der Aufschrift Aussatz. Da, Steve, ist es das, was du suchst? Ja, aber es handelt sich um einen ganz bestimmten Fall, der... Ah, hier. Fall X. 3. Februar, erste Untersuchung. Typische Runzeln, offene Stellen, weißer Hautausschlag, Haarausfall, vergrößerte Ohrläppchen, herabgesetzte Empfindung in den Extremitäten. Finger selbst gegen Verbrennung mit Zigarette unempfindlich. Patient im Zustand tiefster Verzweiflung hat Krankheit offenbar vor Jahren in der Südsee erworben. Ausschabung der Nasenscheidewand bestätigt die Diagnose. Ach, ich will nichts mehr davon hören, sondern lieber versuchen, uns einen Kaffee zu machen. Ja, tu das, Liebling. 10. Februar. Behandlung mit Chalmogra-Öl erfolglos. Besuch im aussätzigen Heim von Quantapec, wo ich mir Unterlagen verschaffte. Beabsichtige Versuche mit Goldsalzen und Sulfonamiden unter Zugrundelegung von Ehrlichs Methode zu machen. 14. Februar. Patient eine Stunde in der Fieberkammer. Injektion von Goldthiosulfat, Sulfonamid per Os. Trotz anstrengender Behandlung fühlt sich Patient wohl. 28. Februar. Neuer Haarwuchs, keine Eiterungen mehr. Die offenen Stellen heilen ab. Kur scheint gelungen zu sein. 15. März. Befund negativ. Die Keime sind entweder tot oder im Schlafzustand. Wie lange? An Rücken und Brust einige Narben zurückgeblieben. Fachmann könnte nach gründlicher Untersuchung Diagnose stellen. Es ist jedoch zweifelhaft, dass irgendjemand Verdacht schöpft. Gute Arbeit. Patient außerordentlich dankbar. Ich habe das Kaffeewasser aufgesetzt in 5 Minuten. Emily. Warum trägst du immer hochgeschlossene Kleider mit langen Ärmeln? Seit ich dich kenne, hast du nie etwas anderes angehabt. Ach, musst du das wissen? Ja. Öffne das Kleid. Steve. Es muss sein. Dreh dich um. Steve, ich weiß wirklich nicht, was ich von dir halten soll. Ich finde es ekelhaft, dass du... Mein Gott, Nesselfieber. Ja, warum hast du mir denn das nicht gesagt? Man kann doch nicht verlangen, dass ein Mann sich in einen verliebt, wenn man diesen blödsinnigen Ausschlag hat. Sei froh, dass es kein Aussatz ist. Aussatz? Es ist wahrhaftig das seltsamste Mordmotiv, von dem ich jemals hörte. Aussatz. Fantastisch und unheimlich. In einer Stadt des Glanzes wie Hollywood. Willst du damit sagen, dass der Mörder ein Aussätziger ist? Ja. Marion Ames ist in der Südsee aufgewachsen und hat dort die Lepra kennengelernt. Und dann hat sie sie hier in Hollywood wiedergesehen. Sie sah sie dort, wo sie nicht sein durfte, verstehst du? Die Angst ihres unglücklichen Opfers vor Entdeckung benutzte sie für ihre Erpressung. Und Joss vermachte sie ihr Wissen in diesem Brief, der ihm nach ihrem Tode zugestellt wurde? Ja, Emily. Aber wieso konnte sie Al damit einschüchtern, sodass er sein Gehalt erhöhte? Vielleicht ist Al der Aussätzige. Ja, aber eins verstehe ich nicht. Wie ich Joss einschätze, hat er Anstand genug, die Sache der Polizei zu melden. Ja, das ist wahr. Es gibt nur eine Erklärung. Joss wollte nicht schweigen, sondern er musste es. Aber er kann der Aussätzige nicht gewesen sein. Nein, nein, nein. Er musste irgendeinen bestimmten Grund haben, zu schweigen. Einen Grund, der wichtig genug war. Ja, Moment mal, natürlich, ich hab's. So ist das gewesen. Willst du mir es nicht sagen? Wir müssen fahren, hatte ich ihr geantwortet. Es war 7 Uhr morgens, als wir in Coldwater Canyon ankamen. Wenn die Polizisten in Gloria Jarretts Garten nicht gewesen wären, dann hätte man nicht vermuten können, dass irgendetwas geschehen war. Die Gäste der Party vom Vorabend tranken Kaffee und schienen durchwegs guter Laune. Der Einzige, der düster dreinblickte, war Daniel Webster. Er saß abseits am Kamin und beobachtete die Leute. Neben ihm in einem Sessel Al. Ein Glück, dass Sie endlich da sind, Doktor. Tja, es ging leider nicht schneller. Hallo, Doktor. Sie sehen miserabel aus. Ich habe mir die Nacht um die Ohren schlagen müssen. Ja, wir auch, weil es der famose Mr. Webster so haben wollte. Wie geht es, Max? Er ist tot. Tot? Aber er hat gesprochen. Mr. Webster sagte so etwas. Ja. Peng. Da ist die Bombe geplatzt. Wollen Sie damit sagen, Steve, dass Sie wissen, wer Marion und Joss und Lecro umgebracht hat? Und Shuttle. Du darfst den guten alten Shuttle nicht vergessen. Und wer ist denn nun der Mörder, Doktor? Wissen Sie es wirklich nicht? Also wieso ich? Immer müssen Sie auf mir herumhaken. Keine langen Vorreden, Mason. Was ist los? Einer von den Herrschaften hier hat Aussatz. Lepra? Oder vielleicht sollte ich besser sagen, er hatte ihn und ist geheilt worden, jedenfalls vorläufig. Aber Doktor, ein Aussätziger, das hätte man doch merken müssen. Nicht unbedingt. Die künstliche Atmosphäre dieser Stadt hat sie getäuscht, uns alle, auch mich. Denn es gibt selbst bei ausgeheilten Fällen von Lepra untrügliche Kennzeichen, zum Beispiel offene Stellen an der Haut, die weißlichen Narben, die dürre Haut. Ich habe mich durch das künstliche Sonnenbrauen täuschen lassen, das hier jedermann hat, und auch durch die Filmschminke, die die Narben verbirgt. Ich habe mich täuschen lassen durch die winzigen Narben an der Nasenscheidewand, weil ich dachte, es handle sich um die Nachwirkungen einer kosmetischen Operation. Ich habe auch das deutliche Zeichen der fehlenden Augenbrauen nicht beachtet, weil ich meinte, es sei Mode, sich die Augenbrauen auszureißen und sie künstlich nachzuziehen. Aber es war so. Die Augenbrauen wuchsen nicht mehr nach und die Nase ist niemals operiert worden, sondern der Aussatz hat an ihr gefressen. Nicht wahr, Gloria? Gloria? Machen Sie sich nicht lächerlich, Mr. Mason. Sie sind Marion Ames Mörder und Sie haben Shuttle Smith auf dem Gewissen und Joss und Max Lecro. Sie haben sich da in eine Theorie verrannt, Doktor. Wie kann ich, um nur ein Beispiel zu nennen, auf Justus' Fenster seines Schlafzimmers geschossen haben, wenn ich ein paar Sekunden zuvor mit Ihnen telefonierte? Tja, ich gebe zu, das ist ein Punkt, den ich nicht verstehe. Aber ich. Sie? Nehmen Sie den Hörer ab, Mason, und wählen Sie Encino 733. Sergeant Billings? Ein Sergeant Billings meldet sich. Fragen Sie ihn, von wo er mit Ihnen spricht. Von wo sprechen Sie, Sergeant? Vom Gästehaus. Von was für einem Gästehaus? Na, vom Gästehaus, hier im Garten. Ah, legen Sie auf, Mason. Das genügt, denke ich. Zwei Telefone, verstehen Sie. Encino 722 hier im Haus und Encino 733 drüben im Gästehaus. Miss Jarrett war nicht in Ihrem Hause, als sie mit Ihnen telefonierte, sondern saß keine 20 Meter entfernt von Ihnen hier drüben im Gartenhaus. Sie sprach mit Ihnen am Telefon und als sie einhängte und ihr Alibi gesichert war, schoss sie. Achtung, Steve! Achtung! Hab keine Angst um deinen Bräutigam, Emily. Hände hoch, Mr. Webster. Sie haben eine Pistole in der Tasche. Falten Sie die Hände hinterm Kopf. Machen Sie keine Dummheit, Miss Jarrett. Was können Sie jetzt noch gewinnen? Ja, Gloria, hören Sie auf ihn. Okay, Steve. Was wünschen Sie denn von mir? Dass ich ein Geständnis ablege? Es tut mir leid, Gloria. So, es tut Ihnen leid. Das ist ja sehr tröstlich. Also hör mal, Süße, es ist wirklich besser, du regst dich nicht auf. Halt den Mund, Elle. Ich habe dich immer umbringen wollen, ich kann es auch jetzt noch tun. Du weißt ja nicht, was du redest. Doch, ich weiß es. Und ich will jetzt reden. Die kleine Ames hat mich ausgesaugt. Sie entdeckte meine Narben eines Tages, als ich sie mit zu mir genommen hatte. Sie war ganz unten und ich wollte etwas für sie tun. Von dem Tag an hatte ich die Hölle auf Erden. Ein Filmstar, dessen Gesicht von allen Titelseiten lachte, eine Aussätzige? Ein makabrer Gedanke, nicht wahr? Als Sie die polynesischen Schatten drehten, da haben Sie sich angesteckt. Die Inkubationszeit liegt zwischen 22 Jahren. Ich hasse Sie, Steve. Wenn Sie nicht gewesen wären, hätte vielleicht niemals jemand etwas davon erfahren. Joss hatte Angst, etwas zu sagen. Wir waren einmal intim befreundet und er fürchtete, sich selber angesteckt zu haben. Niemand hat es gewusst, außer ihm und Max Lecro. Und Max liebte mich. Er war ein treuer Hund, er fragte nichts, er heilte mich. Das Messer in seiner Brust war nicht für ihn bestimmt, sondern für Sie, Mr. Mason. Ja, ich weiß. Aber warum haben Sie Joss vergiften wollen und ihn dann erschossen? Weil er so dumm war, es Elle zu sagen, um $2,000 die Woche zu bekommen. Unsinn. Also ich habe von nichts eine Ahnung gehabt. Natürlich wirst du alles bestreiten, Elle. Du bestreitest ja immer alles. Und warum musste Shuttle sterben? Er kam mir in die Quere. Er sah mich draußen bei Lecro. Ich wusste nicht, dass jemand in dem Cadillac saß. Und als ich vorüberging, sprach er mich an. Ich war so erschrocken, dass ich sofort schoss. Sie haben einen seltsamen Hund, Miss Jarrett. Lassen Sie die Hände im Nacken, Mr. Webster. Okay. Aber dieses Biest ist darauf abgerichtet, zu schweigen, wenn Fremde kommen und benimmt sich wie ein Irrer, wenn seine Herrin auftaucht. Das hat uns auf eine verkehrte Spur gebracht. Ja, er ist abgerichtet, jeden zu töten, der nachts dieses Grundstück betritt. Darum schweigt er. Und Sie haben sich große Mühe gegeben, damit Dr. Mason sich in Sie verliebte, nicht wahr? Sie dachten, dann würde er Geheimnis bewahren. Vielleicht dachten Sie sogar, er könnte Sie endgültig heilen. Sie hatten immer Angst vor einem Rückfall. So war es doch. Ach, ich bin müde. Es war alles so widerwärtig. Hat Max leiden müssen? Nein, nein. Er starb ganz friedlich. Armer Max. Er war ein komischer Kerl. Aber wer ihn näher kannte, wusste, dass er ein guter Mensch war. Es war nichts mehr zu machen. Blitzschnell hatte sie die Pistole gegen ihre Schläfe gerichtet und abgedrückt. Am nächsten Tag fuhren Emily und ich in Begleitung von Mr. Webster zum Union-Flughafen. Unsere Maschine startete um 4 Uhr. Wir hatten Emilys Vater versprochen, ihm bald zu schreiben und bei erster Gelegenheit zu Besuch zu kommen. Tja, also, dann viel Glück, ihr beiden. Danke, Mr. Webster. Danke. Ach du meine Güte, da kommt Al. Und ich dachte, diese Pest hätten wir endlich hinter uns. Hallo, Doktor! Hallo, Emily! Sie müssen wohl immer das letzte Wort haben, Al. Kindchen, wir werden dich sehr vermissen. Sie nehmen die größte Hoffnung der Mutschel mit sich fort, Doktor. Was soll denn die Kamera? Läuft die etwa? Natürlich läuft die. Was haben Sie denn geglaubt? Das Auge des Universums, die Wochenschau, der Mutschel. Schließlich müssen wir doch versuchen, das Beste aus der Geschichte zu machen. Bon voyage, glückliches Paar. Und wenn Sie jemals die Absicht haben, einen Filmstar aus Emily zu machen, Doktor, dann schicken Sie sie uns per Nachname zurück. Eine Frage, kommt das alles mit auf den Film? Ja, aber gewiss doch. Los. Sagen Sie was. Ich möchte lieber was tun, Al, wenn Sie nichts dagegen haben. Ja, dann tun Sie es zum Teufel, aber tun Sie es gut. Ich werde mich bemühen. Also, was fällt Ihnen ein? Schnitt! Die Aufnahme war großartig. Oh. Den Kinnhaken war ich Ihnen schon lange schuldig, Al. Erinnern Sie sich? Wenn ich auch keinen Schlagring benutzt habe wie Sie. Leben Sie wohl. Komm, Emily. Ach, geschmissen. Alles geschmissen. Sie sind verrückter Kerl, Doktor. Aber Sie gefallen mir. Ich begreife es zwar nicht, aber... Aber sie gefallen mir! Lazarus Nummer 7 von Richard Sale. Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Fortuna Weigel. Hörspielfassung Karl Richard Schon. Dritter Teil. Es sprachen Dr. Steve Mason, Hans-Jörg Felmy. Daniel Webster, Harald Meister. Al Roach, Arno Aßmann. Dr. Lecro, Bruno Hübner. Emily Wheaton, Ingeborg Engelmann. Gloria Gerald, Ingeborg Christiansen. Dr. Likes, Alwin Joachim Meyer. Sergeant Billings, Günter Kirchhoff. Sowie Erik Schildkraut, Annelie Jansen, Ingeborg Schlegel und Ursula Feldhege. Regie Hermann Pfeiffer. Musik Enno Dugend. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1966.